Es kommt der Tag, wo Christus wiederkommen wird. Es kommt der Tag, wo er sein Volk nach Hause führt. Halt aus, du kleine Schar, dein Retter ist ja nah. Erhebe froh dein Haupt und sprich Halleluja. Er kommt in Herrlichkeit zu sehen weit und breit. Es kommt der Bräutigam, holt heim die Braut. Drum irrt und täuscht euch nicht, der Geist des Herrn spricht. Mein Volk sei auf der Wacht, es wird bald Nacht. Drum irrt und täuscht euch nicht, der Geist des Herrn spricht. Mein Volk sei auf der Wacht, es wird bald Nacht. Es kommt der Sturm des Zorns auf diese böse Welt. Der Grimm des Herrn wie Donner auf die Frevler fällt. So wie ein Wind eilt dann sein Schwert durch nah und fern. Oh, weh der Welt am großen Rachetag des Herrn. Es kommt die Zeit, wo Gott bestraft für Hohn und Spott, wo vor dem Gottesthron du stehst allein. Dann wird's so spät es sein für alle Ewigkeit. Oh, komme heute doch, es ist noch Zeit. Dann wird so spät es sein für alle Ewigkeit. Oh, komme heute doch, es ist noch Zeit. Es kommt die Zeit der Ewigkeit im Paradies. Es kommt die Zeit, die uns sein Wort schon lang verhieß. Dort wird der Jubel sein des Bräutigams und der Braut. Das neue Jerusalem hat Gott für uns erbaut. Es kommt die Zeit der Freud, die uns der Herr bereit, wo die erlöste Schar fern von Gefahr. Wo keine Träne rinnt, wo man nicht Trübsal findet, dort ist mein Heimatland im Paradies. Wo keine Träne rinnt, wo man nicht Trübsal findet, dort ist mein Heimatland im Paradies.